So bestürzend die beiden Taten von Bottrop und Amberg sind, so wenig lassen sie sich miteinander vergleichen. Der Amokfahrer sitzt in Haft und die Schuldfähigkeit des psychisch kranken Mannes wird geprüft. Die vier Beschuldigten in Amberg in der Oberpfalz hatten am vergangenen Samstag 12 Menschen attackiert und verletzt. Über die Motive ist bislang nichts bekannt. Die Beschuldigten im Alter von 17 bis 19 Jahren stammen aus Afghanistan, Syrien und dem Iran. Die Sprecherin der Bundesregierung, Martina Fietz, verurteilte beide Taten. In Deutschland sei kein Platz für Extremismus, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Die Vorgänge in Amberg und Bottrop sind entsetzliche Vorkommnisse, die von den Ermittlern jetzt aufgeklärt werden müssen und von der Justiz geahndet werden müssen. Und jede Art von Gewalt ist zu verurteilen. Für Innenminister Horst Seehofer waren zumindest die Vorfälle in Amberg Anlass, sich erneut für Gesetzesverschärfungen auszusprechen. Asylbewerber, die Gewaltdelikte begangen hätten, müssten das Land schneller verlassen, forderte Seehofer in der Bild-Zeitung. Ein Sprecher des Ministers erklärte dazu am Vormittag in der Bundespressekonferenz: Was der Minister hier ganz konkret meinte, ist, dass wir bereits arbeiten an einem Entwurf zum zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Dieses Gesetz wird in der Tat Veränderungen im aufenthaltsrechtlichen und ausreiserechtlichen Bereich enthalten, um eben bessere Durchsetzung der Ausreisepflichten zu ermöglichen. Aber dieses Vorhaben ist derzeit noch in der internen Abstimmung und soll erst in einigen Wochen in die Ressortabstimmung der Ministerien gehen. Deshalb gab es auch keine weiteren Erläuterungen zu den Details der geplanten Regelung. Das Nachrichtenportal Focus Online zitiert den parlamentarischen Staatssekretär im Bundesinnenministerium Stefan Meyer, CSU, mit der Aussage, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer Abschiebehaft verschärft werden sollen. Täuschungsversuche sollten mit härteren Sanktionen geahndet werden. Und wer sich der Mitwirkung bei der Passersatzbeschaffung oder der Identitätsfeststellung verweigere, müsse aufenthaltsrechtlich deutlich schlechter behandelt werden, sagte Meyer. Auch die CSU-Landesgruppe fordert in einem Beschlussentwurf für die morgen beginnende Klausur in Seon einen härteren Umgang mit straffällig gewordenen Flüchtlingen. Unterdessen warb CDU-Vize Julia Klöckner für eine besonnene Reaktion auf die Übergriffe. Es sei wichtig, die Taten zu verurteilen, aber bei der Reaktion darauf nicht sofort mit einer Keule zu kommen, sagte sie im Südwestrundfunk. Im Deutschlandfunk argumentierte der SPD-Innenpolitiker Uli Grötsch in gleicher Weise. Die Gesetze haben wir schon geändert, also es hapert bestimmt nicht an den gesetzlichen Rahmen, sondern, ich habe das auch schon oft gesagt, wir haben kein Regelungs-, sondern ein Vollzugsdefizit, auch was die Abschiebungen angeht. Und dafür gäbe es nach wie vor viele Gründe, etwa fehlende Rücknahmeabkommen mit den Herkunftsländern, wo die Bundesregierung dringend nachsteuern müsse.